Wissen sollte jeder Mann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. Wissen sollte jeder Mann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. Er, die Lilie im Tale, der helle Morgenstern, er, der schönste von 10.000, der ihn kennt, der hat ihn gern. Er geht umher, tut wohl und er hilft allen, heilt Sünden, Wunden, lindert jede Not. Er richtet auf die Schwachen, die da fallen, besiegt die Krankheit, Finsternis und Tod. Er geht umher, tut wohl und er hilft allen, heilt Sünden, Wunden, lindert jede. Auf die Schwachen, die da fallen, besiegt die Krankheit, Finsternis und Tod. Wissen sollte jeder Mann. Wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist.